Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Look what he says. Schau, was Petrus sagt. He says that we always turn from evil into good, so we learn that's always turning from lack of love and always learning to love. Wir sollen uns immer vom Bösen zum Guten hinwenden, von mangelnder Liebe abwenden, um so richtig lieben zu lernen. And look at the next sentence. Jetzt schau dir den nächsten Satz an. Here I have to say, the Passion did an amazing job. Ich finde, die Passion-Bibel hat hier eine erstaunliche Arbeit geleistet. Eagerly pursue peace in every relationship. Strebt eifrig nach Frieden in jeder Beziehung. Make it your prize. Und macht ihn zu eurem Preis. I mean, make it your prize. Nochmals, mach ihn zu deinem Preis. And you know, in the original Greek, im griechischen Original it actually is a very strong way that's really hard to express. Ist das eine sehr starke Formulierung, die wirklich schwer wiederzugeben ist. Because in the original Greek there are these two words. Denn im griechischen Original gibt es diese zwei Worte. One is to really with intentionally look for something in order to find it. Das eine bedeutet wirklich bewusst nach etwas suchen, um es zu finden. And the other one actually means to chase something with all of your force. Das andere bedeutet etwas mit aller Kraft verfolgen. So it's like pursuing something, like you run after something with everything you have. Es ist also so, als würdest du mit allem, was du hast, mit aller Kraft hinter etwas herlaufen. So the Passion expresses it perfectly in really good words. Die Passion-Bibel drückt es wirklich mit perfekt gewählten Worten aus. Let me ask you a question. Ich stelle dir eine Frage. Except from Jesus, of course, we know that he's everything. Abgesehen von Jesus, von dem wir natürlich wissen, dass er alles ist. What is the price that you pursue? Welchen Preis verfolgst du? You know, when it talks about price here, it means like the gold medal, that kind of price. Wenn hier von einem Preis die Rede ist, dann ist damit eine Goldmedaille gemeint, diese Art von Preis. You know, that's the meaning. Das ist hier die Bedeutung. Like I won the great prize. Wie in etwa, ich habe den großen Preis gewonnen. So, what price are you pursuing, except for Jesus, which you already have? Welchen Preis strebst du an, außer Jesus selbst, den du ja bereits hast? My friends. Meine Freunde. I have seen this statement of Peter violated in the church hundreds of times. Ich habe gesehen, wie diese Aussage von Petrus in der Gemeinde hunderte von Malen missachtet wurde. I have seen people being angry with each other, fighting each other. Ich habe gesehen, wie Menschen wütend aufeinander waren, wie sie sich gegenseitig bekämpften, over position in ministry. Was ihre Stellung im Dienst betraf. Peter says that the great price that you pursue is peace in every relationship. Petrus sagt, dass der große Preis, den du anstrebst, Frieden in jeder Beziehung ist. I have seen relationships sacrificed on the altar of theology. Ich habe gesehen, wie Beziehungen auf dem Altar der Theologie geopfert wurden. On the altar of position. Auf dem Altar der Positionen. On the altar of ministry. Auf dem Altar der Dienste. On the altar of having been right. Auf dem Altar Recht zu haben. Listen to me. Hör mir zu. I don't live like this. Ich lebe nicht so. If there are people who don't want to live in peace with me, I respect their choice. Wenn es Menschen gibt, die nicht in Frieden mit mir leben wollen, respektiere ich ihre Entscheidung. Because I will never manipulate people to live in peace with me. Denn ich werde niemals Menschen manipulieren, damit sie mit mir in Frieden leben. But I'm telling you, I will pursue peace with all men. Aber ich werde es anstreben, mit allen Menschen im Frieden zu sein. You know, I've said it to Jesus for I don't know how many years. Vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, habe ich zu Jesus gesagt. I said, Lord, I don't want at the end of my life having built a great ministry. Herr, ich möchte nicht am Ende meines Lebens einen großen Dienst aufgebaut haben. And then you look behind me and there is a track record of destroyed people. Und hinter mir findest du eine Spur von zerstörten Menschen. I don't want to do that. Das möchte ich nicht tun. And the Bible warns us here that we must not do that. Die Bibel warnt uns hier, dass wir das nicht tun dürfen. Now I know there are people frustrated and upset and feel even condemned. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die frustriert und verärgert sind und sich sogar verurteilt fühlen. Because there are relationships that were broken and they cannot restore peace. Weil es Beziehungen gibt, die zerbrochen sind und sie den Frieden nicht wiederherstellen können. But you know, Paul puts it this way in Romans. Paulus drückte es im Römerbrief so aus. He said, as far as it is up to you. Soweit es in eurer Macht steht. Pursue peace with all men. Strebt nach Frieden mit allen Menschen. So, it is my great price that I pursue to live in peace with all men. Es ist mein großer Preis, wenn ich danach strebe, mit allen Menschen in Frieden zu leben. But because relationships always have two sides, two parties. Aber weil Beziehungen immer zwei Seiten haben, zwei Parteien. There can be in your life that there are people who are not willing to live with you in peace. Kann es in deinem Leben Menschen geben, die nicht bereit sind, mit dir in Frieden zu leben? In this case, I counsel you to do two things. In diesem Fall rate ich dir, zwei Dinge zu tun. The first thing that you should do is you should ask yourself and the Holy Spirit some honest questions. Erstens solltest du dich selbst und den Heiligen Geist einige ehrliche Fragen stellen. Lord, was my own selfish desires more important than peace? Herr, waren meine eigenen egoistischen Wünsche wichtiger als der Frieden? Was me being right more important than peace? War es mir wichtiger, Recht zu haben, als den Frieden zu bewahren? Was me wanting to have my position be more important than peace? War es mir wichtiger, meine Position zu halten, als den Frieden? If it was, Holy Spirit, will you please show it to me? Wenn dem so war, würdest du es mir bitte zeigen, Heiliger Geist? That's the first thing that you should really do. Das solltest du wirklich als erstes tun. And if there are things wrong, then just fix it, adjust it. Wenn es Dinge gibt, die nicht in Ordnung sind, dann korrigiere sie einfach, stelle sie richtig. And the second thing that I would counsel you to do. Zweitens würde ich dir raten. Make a decision that people will always be the most important thing in your life next to Jesus. Die Entscheidung zu treffen, dass Menschen neben Jesus immer das Wichtigste in deinem Leben sein müssen. You know, I am so sure. Ich bin mir so sicher. That many people, when they stand before Jesus, they will have a shock. Dass viele Menschen, wenn sie vor Jesus stehen, einen Schock erleben werden. They have built a lot of things that look great in the eyes of men. Sie haben eine Menge Dinge aufgebaut, die in den Augen der Menschen großartig aussehen. At the cost of relationships. Auf Kosten von Beziehungen. So they made their great price, the ministry, the success, money or whatever. Ihr großer Preis war der Dienst, der Erfolg, das Geld oder was auch immer. See, this is how the world lives. So lebt die Welt. The world pursues success in their own definition and makes that the great price. Die Welt strebt nach Erfolg in ihrer eigenen Definition und macht das zu ihrem großen Preis. We don't do that. Wir tun das nicht. Our great price is peace in our relationships. Unser großer Preis ist der Frieden in unseren Beziehungen. The great Bishop Joseph Garlington, which I admire highly. Der große Bischof Joseph Garlington, den ich sehr bewundere. I remember I was in a meeting with him about 30 some years ago. Ich erinnere mich, dass ich vor etwa 30 Jahren mit ihm in einem Meeting zusammen war. And he was in a fight with his wife. Er hatte einen Streit mit seiner Frau. And he was so sure that he was right, the wife was wrong. Er war sich so sicher, dass im Recht und seine Frau im Unrecht war. And the Lord said to him. Der Herr sagte zu ihm. Do you want to be right or do you want to be reconciled? Willst du Recht haben oder willst du versöhnt sein? Hey, let's make peace in our relationship a great price. Lasst uns den Frieden in unseren Beziehungen zum größten Preis machen. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.